WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Dienstagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Vanessa und sie ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Vanessa. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Vanessa, weswegen rufst du an? Ich habe Depressionen und komme halt über den Tod meines Vaters und meiner Fehlgeburt nicht hinweg. Oh, da ist einiges zusammengekommen dann. Ja. Wann ist denn dein Vater gestorben? Am 18. Oktober 2011. Ja. Und wann hattest du eine Fehlgeburt? Das erste Mal mit 15, also 2008 müsste das sein, oder 9. Und einmal 2012 nochmal. Du hattest mit 15 schon eine Fehlgeburt. Wie kam denn das? Zu viel Stress gehabt. Ja. Auch schulemäßig und dadurch, okay, ja. Aber dass es überhaupt zur Schwangerschaft gekommen ist in so jungen Jahren? Das war auch nicht so geplant, also ja, doof gelaufen damals. Mhm. Und die zweite Fehlgeburt, da warst du ja schon ein bisschen älter und hast die Erfahrung schon der ersten hinter dir mit all den schlimmen Empfindungen. Ja. Warum hast du nicht verhüte, denn ich gehe mal davon aus, dass das Kind vielleicht auch nicht gewollt war. Ja, verhütet habe ich, aber ich hatte damals eine Frauenärztin, also als ich im Krankenhaus war, weil durch die Komplikationen, dann musste ich meine Pille sagen, die ich genommen habe. Und da ich sie, und dann ich weiß nicht mehr, wie die hieß, und dann hat der Arzt im Krankenhaus gesagt zu mir, dass das eine Pille für 14-Jährige wäre und dass die auf meinen Körper gar nicht wirken konnte. Ja, und damit war das Übel halt, sag ich mal, da. Die Depressionen, von denen du gerade gesprochen hast, kannst du das ungefähr sagen, seit wann das richtig so richtig schlimm ist? Also richtig schlimm ist es seit knapp anderthalb Jahren. Erzähl doch mal ein wenig von deinem Vater, von dem Tod deines Vaters. Wie ist er zu Tode gekommen? Ist er plötzlich gestorben? Hat er sich das Leben genommen? Wie war das? Also, also er war im Krankenhaus, wir waren im Urlaub erst. Und da ist er schon umgekippt. Einfach so. Und dann ist er ins Krankenhaus da gekommen und die haben ihm halt diagnostiziert, dass er Leberzirrhose hatte. Und das hatte er vorher nicht bemerkt? Nee. Und er ist ja auch damals nicht zum Arzt gegangen. Er war in der Meinung, er muss nicht zum Arzt. Und dann haben wir das halt mitbekommen. Ja, aber geändert hat er jetzt irgendwie nichts. Und dann, als er an seinem Todestag, also einen Tag vorher, hat er seine ganzen Tabletten auf einmal genommen, habe ich mitbekommen von meiner Mama. Weil ich bei einer Freundin geschlafen habe, also das Wochenende. Das heißt, er vermutet, er hat sich das Leben bewusst genommen. Ja, weil vielleicht, er war ja im Krankenhaus erst und sollte an seinem, wie heißt das denn nicht, so Wirbel operiert werden. Weil er, als er mal gestürzt ist, hat er sich da so was angeknackst und dadurch sollte er damals operiert werden. Und dann wurde er mit mal entlassen. 2 Wochen vor seinem Tod wurde er entlassen und wissen nicht warum. Vielleicht konnte man diese Operation aufgrund der starken Leberzirrhose gar nicht durchführen, das kann ja sein. Ja, das meine ich, dass die eben gesagt haben, sie werden sowieso sterben, die Operation wird ihnen vielleicht nichts bringen. Und gesagt hat er uns nie was, und noch nicht mal mir. Vielleicht hat er sich dadurch, also er hat halt, ich habe ihm die Tabletten immer eingeteilt, weil meine Mama saß immer vorm Computer, war am Chatten und hat sich um Papa, sag ich mal, einen Scheiß gekümmert. Und du hast die Tabletten ihm eingeteilt? Ja, ich habe gesagt, ich musste, also er hatte halt so Tabletten, wo er halt den ganzen Tag fast nur am Schlafen war. Und er musste halt auch so Tabletten gegen die Schmerzen und seine Cholesterintabletten oder Herztabletten, Herz-Kreislauf-Tabletten oder was das war, musste er nehmen. Also er hat dann auf jeden Fall an dem Tag vor seinem Tod alles auf einmal, also ganz viele Sachen auf einmal genommen und ist an den Folgen dieser vielen Tabletten gestorben. Bei euch zu Denke ich mal. Bei euch zu Hause? Ja. Was hast du ihn gesehen oder gefunden oder warst du, bei ihm warst du ja nicht wahrscheinlich, weil du es gar nicht erwartet hast. Wie war das? Also ich war eine Nacht, also von Montag auf Dienstag, also er ist Dienstag gestorben. Und von der Nacht auf von Montag auf Dienstag die Nacht, da bin ich wach geworden um 3:30. Und da bin ich hochgegangen, weil ich nicht schlafen konnte. Und dann war Papa saß im Wohnzimmer und gesagt, ich hab dich ganz doll lieb. Und da habe ich mir gedacht, hey, was ist denn jetzt los? Ne? Und dann habe ich ihm immer wieder gesagt, trenn dich doch von Mama, es bringt doch eh nichts. Ja, also das heißt, also da war auch noch ein Problem, nämlich zwischen deinem Vater und deiner Mutter. Ja. Okay. Und damals hat er halt zu mir gesagt, er will sich nicht trennen, weil er dann genau weiß, dass Mama ihm das Umgangsrecht mit mir verbietet. Und aber zurückzukommen auf meine Frage, zu welchem Zeitpunkt ist er bei euch zu Hause gestorben? In der Nacht? Ja, also knapp 4 Uhr habe ich poltern gehört und ich denke, da ist er gestorben. Wieso poltern? Also er war auf Toilette und er brauchte halt durch seine Schmerzen, die er hatte, ein bisschen länger. Und dann so lange wollte ich jetzt nun auch nicht warten, bis er wieder fertig war. Und dann bin ich halt ins Badezimmer zu ihm gegangen und habe gesagt, ich gehe jetzt ins Bett, ich muss in 2 Stunden zur Schule, also aufstehen. Hat er gesagt, ja, komm mal her. Und dann habe ich ihn halt umarmt, habe gesagt, gute Nacht und bis später. Ja, und dann bin ich ins Bett gegangen und ich habe Zeit gebraucht zum Einschlafen, habe ich nochmal auf Uhr geguckt. Das letzte Mal, wo ich auf Uhr geguckt habe, war 4 Uhr und auf einmal habe ich es knallen gehört. Dann dachte ich jetzt erst gut, er hat den Toilettendeckel wieder nicht richtig in der Hand gehabt und ihn ist aus der Hand gerutscht oder so. Hätte ich aber gewusst, dass er gestorben ist oder kurz vorm Sterben war, dann. Aber wieso hat es denn dann nochmal gepoltert? Weil er umgekippt ist. Aber dann also er ist von der Toilette umgekippt. Okay. Und dann bist du nicht nochmal hingegangen? Nee. Das, was du gerade erzählt hast, war der erste Toilettengang. Dieses war der zweite Toilettengang, wo es dann nochmal gepoltert hat. So habe ich es jetzt verstanden. Dann bist du nicht nochmal hingegangen. Und um wie viel Uhr bist du dann zu ihm gegangen? Wo ich gestanden bin zur Schule, um 6:20. Und was hast du dann gesehen? Mein Papa lag da vor der Badewanne und im Waschbecken und atmete nicht mehr. Der bewegte sich nicht mehr, gar nicht. Das heißt, du hast ihn dann tot aufgefunden. Deine Mutter war aber zu diesem Zeitpunkt auch im Haus. Ja, die war in der Wohnung. Ja. Hast du die dann gerufen? Nee, ich bin runtergelaufen und ich bin erst aus der Haustür gegangen, warum auch immer, und hab da draußen erstmal rumgeschrien und nach Mama gerufen, weil ich gedacht hätte, sie wäre mit unserem Hund gegangen, weil die Haustür angelehnt war. Und dann kommt Mama mir aus dem Wohnzimmer, aus Omas Wohnung entgegen und hat gesagt, was ist denn los? Ich sag so, Papa ist tot. Mama sagt so, du verarschst mich doch. Ich sag so, nein, der bewegt sich nicht, der atmet nicht, gar nicht. Ja, und dann, ja. Dann habt ihr wahrscheinlich den Krankenwagen gerufen, ja. Aber da war alles schon zu spät, das heißt, er war da verstorben. Ja. Hat er viel getrunken? Ja. Bitte? Ja, der hat also Alkohol oder? Meine ich ja. Ja, wegen der Leberzirrhose. Das war gerade natürlich der erste Gedanke. Man kann auch Leberzirrhose bekommen, wenn man nicht Alkoholiker ist, aber oftmals ist man Alkoholiker. Das war er. Ja. Ja. Mensch, Vanessa, dann hast du ja schon viel mitgemacht in deinen jungen Jahren. Ja. Und die Depression, von der du anfangs gesprochen hast, wie macht die sich bei dir bemerkbar? Wie fühlt sich das an? Ja, so ganz normale Alltagssituationen. Wenn ich zum Beispiel Fernsehen gucke und zum Beispiel eine Situation mit dem Kind sehe oder irgendwie was mit Tod im Fernsehen ist, dann bin ich in meinem Loch. Dann geht gar nichts mehr. Gehst du denn zurzeit auch noch zur Schule? Nee. Nee, ich mach gar nichts. Ich bin beurlaubt worden, weil ich ja die Kur haben wollte, aber die wurde ja abgelehnt. Ah, bist du denn, das heißt, du bist ja auch in einer Behandlung, einer psychiatrischen Behandlung? Ja, indirekt. Also ich war in einer Tagesklinik und jetzt machen die halt, weil die mich nicht mehr aufnehmen können, machen die so interne Gespräche. Also ich soll da ab und zu hinkommen und ja, nimmst du Medikamente ein? Ja. Ja. Wer überwacht denn die Einnahme der Medikamente? Also welche Medikamente du nimmst, welche Dosierung und so weiter? Keiner. Keiner? Also mein Hausarzt eigentlich, aber sonst. Also das Ganze ist das Allerwichtigste, wenn die Diagnose stimmt, dass du Depressionen hast, ist natürlich eine gute fachärztliche Betreuung. Das heißt, dass du immer in Kontakt mit deinem Psychiater bist, der dir auch die richtigen Medikamente aufschreibt, die du dann auch nehmen musst. Deswegen halte ich das für ausgesprochen wichtig, dass du sehr schnell in kompetente Behandlung kommst. Also zu jemandem, der sich wirklich mit dir beschäftigt. Sowohl psychotherapeutisch, aber auch was die Medikamente anbelangt. Ja. Nur so kann man aus diesem Loch, aus dieser Krankheit, aus diesem Abgrund dieser Krankheit nach oben kommen. Ich möchte dich jetzt von einer Fachfrau beraten lassen, Vanessa. Das ist meine Psychologin im Hintergrund, die gerade auch was diesen Bereich anbelangt, sehr versiert ist. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, okay. Und meine Bitte an dich ist, dass du wirklich das dann auch unternimmst und dass du den Arzt auch aufsuchst. Denn wie gesagt, ich glaube, das ist die Rettung für dich, es wieder zu schaffen. Ja? Ja. Liebe Vanessa, leg bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Annika. Annika ist 32. Guten Morgen. Ja, morgen. Guten Morgen, Annika. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Um was geht's denn bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich habe meiner Lebenspartnerin vorhin sozusagen ein Ultimatum gestellt und gesagt, entweder es gibt eine Zukunft mit uns beiden oder sie kann den Kontakt mit ihrer Ex-Freundin weiterbehalten, aber nicht beides. Und sie soll sich das bis morgen überlegen. Oh, wie lange seid ihr beiden denn jetzt zusammen? Ein Dreivierteljahre. Und in diesen ein Dreivierteljahren hat sie immer wieder Kontakt zu ihrer Ex-Partnerin gehabt? Ja. Immer? Genau, und wir haben schon, ich weiß nicht wie oft, deswegen gestritten. Also das ist eigentlich unser größter Streitpunkt. Es ging mir nicht von Anfang an gegen den Kontakt, bloß die Ex-Freundin möchte sie halt wieder haben. Und die hat auch alles Mögliche versucht. Also die hat von mir am Anfang Bilder weggeschmissen, weil die da noch zusammen gewohnt haben, als wir uns kennengelernt haben. Die waren aber schon lange getrennt oder länger. Die hat Sachen zerstört, die sie mir schicken wollte. Sie hat ist jeden Tag, nachdem sie dann doch da ausgezogen ist, bei ihr vor der Tür gestanden, hat sie bedrängt. Und wenn sie zu Besuch kam, als wir später zusammen gewohnt haben, hat sie sich an sie rangeschmissen oder wie auch immer man das nennen mag. Sie hat ihr immer wieder Liebesbriefe geschrieben, die ich teilweise auch entdeckt habe. Ist denn deine Freundin auf diese Angebote ein bisschen eingegangen? Sprich, haben die auch nochmal immer, oder haben die hin und wieder sogar auch Sex miteinander? Glaube ich nicht, ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass ich ihr das glauben kann. Wir haben allerdings einmal in unserer gemeinsamen Wohnung auf der Couch zusammengeschlafen, als ich nicht da war am Wochenende. Und die Couch, das ist ein Dreisitzer, der sehr eng ist. Also man kann da nicht normal nebeneinander liegen. Verstehe. Und sie sagt halt, ja, es wäre weiter nichts passiert. Sie wäre eingeschlafen. Und ich gesagt, ja klar, dass die dann nicht aufgestanden ist, das ist mir dann auch klar. Also die andere. Wie oft sehen die beiden sich denn? Da wir jetzt wieder in die Nähe gezogen sind, also ich muss sagen, meine Lebenspartnerin war wegen mir weggezogen in ein ganz anderes Bundesland. Da kam sie dann halt natürlich nicht ganz so oft zu Besuch, das ging halt nicht, aber wenn, dann ist sie immer mehrere Tage geblieben. Sie ist sogar über Weihnachten und Silvester geblieben, obwohl wir Moment, die Vereinbarung hatten, dass sie nicht bleibt. Die blieb dann bei euch in der Wohnung? Ja, genau. Und es war. Und da warst du auch dabei? Ja. Natürlich. Stelle ich mir eine sehr angespannte Situation vor. Das war mehr als angespannt. Es ist auch in den Tagen da um Weihnachten rum so eskaliert, dass ich die Tasche von ihr gepackt hatte und vor die Tür gestellt habe und gesagt, sie ist gefahren. Und meine Lebenspartnerin hat die Tasche wieder eingeräumt, also in die Wohnung, und hat gesagt, nein, die fährt nicht. Mhm. Und hat gesagt, aber Silvester, das hatte sie mir vorher versprochen, verbringen wir alleine. Mhm. Aber was war? Sie war nicht nur Weihnachten da, sie ist bis Silvester geblieben und über Silvester hinaus. Wie hat die sich denn dann dir gegenüber verhalten, die Ex-Freundin deiner Freundin? Wir haben nicht wirklich miteinander geredet. Wie groß war die Wohnung? Die Wohnung, die war knapp über 70 Quadratmeter. Ja, also auch nicht so groß. So, jetzt wohnt ihr wieder näher beieinander. Wie oft in der Woche sehen die sich? Ganz am Anfang, wo wir dann hier wieder zurückgezogen sind, also ich dann quasi mit, war die fast jedes Wochenende da. Es waren ein paar Wochenende dazwischen, wo sie nicht da war, aber die meiste Zeit war sie da. Und das hat dann einfach so überhand genommen. Das Ganze, dass ich mich vor... wann war das jetzt, Anfang September getrennt habe von ihr und gesagt habe, ich kann das einfach nicht mehr, ich halte die Situation nicht mehr aus. Okay, nochmal, damit ich es mir klar machen kann, also fast jedes Wochenende war die dann bei euch. Selbst wo ihr so nah beieinander gewohnt habt, hat die dann bei euch geschlafen? Teilweise ja. Auf dem Sofa? Ja, genau. Wie oft kommuniziert deine Freundin mit der Ex? Weißt ziemlich oft. Also die schreiben eigentlich so gut wie jeden Tag über irgendeine... Du hast dich dann schon mal von ihr getrennt, aber bist dann wieder zurückgegangen zu ihr. Ja, weil sie zu mir gekommen ist und gesagt hat, sie hat das eingesehen, dass das so nicht funktionieren kann. Es würde ihr leid tun, dass sie mich so sehr verletzt hat in dem letzten Jahr. Und sie würde den Kontakt abbrechen. Sie weiß, dass das so nicht mehr geht. Ja, aber dann seid ihr wieder zusammengekommen, aber es ist alles wieder wie vorher. Ja, sie kam dann kurze Zeit, nachdem ich wieder zurück war, und hat gesagt, du, kann ich nicht wenigstens mal schreiben? Und vom Schreiben wurde dann Treffen, und einmal im Monat Treffen wurde jetzt dann auch doch vielleicht mal zwischendurch, und jetzt habe ich wieder Briefe von ihr gefunden. Wie erklärt, also deine Freundin, wie erklärt sie dir denn dieses doch eher sehr merkwürdige Verhalten? Tja, sie sagt, aber es ist doch egal, was die andere sagt, Hauptsache ist doch, sie weiß, dass sie nichts von ihr will. Und warum ich das denn nicht verstehen kann. Und warum macht sie dir allein dir zuliebe nicht gänzlich Schluss mit ihr? Ja, das ist die gute Frage. Ich verstehe es nicht. Das kann sie dir nicht erklären. Nein. Ich habe zu ihr auch gesagt, Annika, was auch immer ihr habt, das ist nichts Normales in meinen Augen. Annika, ich will dir sagen, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich hätte da schon so sehr auf den Tisch geschlagen, dass die Bretter zerstört wären. Wirklich. Oder wäre weg. Das ist nicht zumutbar, finde ich. Na, das ist immer meine Frage. Ich denke mal, manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere den Verstand, und dann denke ich mir, übertreibe ich jetzt? Nein. Das, wie du das jetzt beschrieben hast, ist nicht zumutbar. Und ich frage, würde so gerne mit deiner Freundin sprechen, warum die das macht, wieso die nicht loslassen kann, wieso die für euer Glück, wenn sie wirklich in dich verliebt ist und wenn du ihr alles bist, dass sie nicht sagt, okay, komm, das war's, wir können uns mal einmal im Monat mal irgendwie treffen auf ein Essen oder so oder auch mal telefonieren, aber doch nicht in dieser Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast. Vor allen Dingen, wo es dir so weh tut. Als Liebender muss man doch schon Rücksicht nehmen auf dich und sagen, na okay, komm, das ist jetzt mein Leben, das andere ist Vergangenheit. Das habe ich auch immer gesagt, aber sie sagt halt, ich würde einfach nicht verstehen, wie wichtig ihr das ist. Jetzt ist das Problem, also Problem in Anführungszeichen, sie hat nicht viel Familie, also auch keine Eltern mehr. Mhm. Und sie hat auch nicht viele Freunde, und sie ist ihr einfach die kennen sich jetzt schon seit 10 Jahren oder sowas, schon sehr wichtig halt. Wäre und ja auch nichts gegen einzuwenden, wenn die andere auch nicht in sie verliebt wäre. Genau, wenn die auch sagen würde, auf freundschaftlicher Basis kommen, wir versuchen uns zu arrangieren, vielleicht klappt das sogar sehr gut. Aber das ist die Voraussetzung. Solange diese Voraussetzung nicht gegeben ist, finde ich das für dich nicht zumutbar. Und ich finde, sie sagt immer, ich stelle mich an, und sie weiß ja schließlich, und der Rest spielt doch keine Rolle. Nein, finde ich nicht. Du hast dir das heute ein Ultimatum gestellt. Sag's nochmal, wie sieht das Ultimatum aus? Ich habe ihr gesagt, sie kann sich bis morgen überlegen, ob sie die Beziehung mit uns weiterführen möchte, aber dann ohne den Kontakt zu der anderen. Okay. Oder ob sie den Kontakt haben möchte, aber dann gibt es kein uns mehr, weil sie hatte mir halt ja versprochen, also gesagt, sie hätte der anderen klipp und klar gesagt, so kann das nicht mehr weitergehen und sie soll ihr keine Nachrichten schreiben und so weiter. Und angeblich wären danach auch keine Nachrichten mehr gekommen. Ich hatte dann aber einen Umschlag gefunden von der, also den Briefinhalt selber leider nicht, den hat sie mir auch nicht gezeigt. Nur vorhin habe ich ganz zufällig am Laptop wollte ich Fotos bearbeiten und sie hat halt eins von Apple, was mit dem Handy verbunden ist. Und jetzt wusste ich nicht und sie wahrscheinlich auch nicht, dass Nachrichten dann auf dem Desktop aufploppen, obwohl sie eigentlich auf ihr Handy kommen. Mhm. Jedenfalls ploppte dann auf, hey mein Baby, was machst du? Alles okay, Schatz. Und da ist mir die Hutschnur durchgebrannt. Da habe ich gesagt, okay, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hätte so gescheit sein sollen und hätte die Nachrichten lesen sollen, aber ich habe es nicht. Ich bin zu ihr hin und habe gesagt, erklär mir, was die dir schreibt. Ich sag, zeig sie mir, wo du daneben sitzt. Zeig mir diese Nachrichten. Ich will das jetzt wissen, was die dir schreibt. Nein, das würde sie nicht machen. Ich sehe, dann kann ja nur das drinstehen, was ich die ganze Zeit schon gedacht habe. Ja, und du hast sie nicht gelesen? Nee, das ist dann halt wieder weggegangen und ich habe das Programm nicht geöffnet. Ich wollte ihr die Möglichkeit geben, mir das zu zeigen. Sehr korrekt verhalten. Ja, im Nachhinein Ärger. Ja, okay, aber du brauchst ja keine Beweise mehr. Du brauchst keine Beweise. Eigentlich nicht. Nein. Diese andere Frau hat in diesen ein, dreiviertel Jahren vermutlich auch keine neue Beziehung begonnen. Angeblich zufälligerweise, seit ich mich getrennt habe und ihr damals schon gesagt habe, es geht nur noch ohne den Kontakt. Mhm. Seitdem hat sie angeblich eine Freundin. Es gibt aber keine Fotos von den beiden zusammen, obwohl die sich selbst sehr gerne fotografiert. Und das glaube ich ihr auch nicht mit ihrem Foto-Handy, dass sie da noch nie eins gemacht hat. Okay. Also die Sachlage ist klar. Ich zweifle an dieser Frau, an der Freundin dieser Frau. Ja, Annika, das Ultimatum finde ich sehr richtig. Du hast es jetzt ausgesprochen, dann musst du dich aber auch dran halten. Das ist jetzt, davor habe ich ein bisschen Angst, dass ich das nicht schaffe. Ja, das musst du machen. Das musst du machen. Sonst bist du ein Hampelmann. Sonst kann sie machen, was sie will. Dann kann sie machen, was sie will. Und ihr wohnt zusammen, das heißt, sehr nervig, da muss wieder, einer muss ausziehen, alles aufwendig, kostet. Nein, also das ist ihre Wohnung, ich bin mehr oder weniger die ganze Zeit hier, aber eigentlich wohne ich woanders. Ach, du hast noch eine Wohnung? Naja, also meine Sachen stehen bei meinen Eltern, sagen wir das mal so, weil seit wir sie wieder zurückgezogen ist, habe ich hier noch nichts gefunden für mich. Annika, ich kann dir nichts weiter sagen, als dass du es jetzt richtig gemacht hast. Und möchte dich ermutigen, dann auch Konsequenzen zu ziehen, wenn morgen eine gegenteilige Aussage von deiner Freundin kommt. Das kann man nicht machen. Ich habe nur Angst, dass sie sich dann auch nicht dran hält, ne? Weil wenn sie mir so ins Gesicht lügen kann und sagen, es kommen keine solchen Nachrichten mehr von ihr und dann kommen doch Annika, ist ganz einfach. Wenn sie morgen sagt, okay, ich trenne mich definitiv und das ist Schluss und dann kommt noch einmal sowas, muss ich weg sein. Dann ist wirklich Schluss. Basta. Kein Thema mehr. In diesem Sinne. Okay. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ja, wirklich. Okay. Du musst das jetzt durchziehen. Und ich sag's dir nochmal, als komplett außenstehender, neutraler Mensch, du hast schon viel zu lange das Spielchen mitgemacht. Sie hat Depressionen und ich habe immer Angst, dass ich ihr damit den Todesstoß gebe. Damit kann man sich gar nicht erpressen lassen. Nee, so nicht. Nein, das macht sie auch nicht. Das ist mein Gedanke. Ach so. Das sagt sie nicht als Druckmittel. Ja. Annika, ich drück die Daumen, dass das Glück doch mal was wird. So richtig. Ich bin gespannt, was sie morgen sagt. Alles gut. Alles Gute. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Einen schönen Abend. Dankeschön. Okay. Tschüss. 0800 220 50 50 Otto. Otto ist hier. Otto ist 63. Hallo Jürgen. Ja, Otto, schön, dass du da bist. Hallo Jürgen, hörst du mich? Ja, perfekt. Um was geht's? Ja, wunderbar. Ich wurde gerade aufgefordert, du musst Hochdeutsch reden mit dir. Ja. Sonst versteht mich nicht. Ne? Ich bin Österreicher, wohne schon 14 Jahre in Deutschland. Ja. Und mein Thema ist folgendes, und zwar geht es um die Burka-Verbot, was jetzt angesprochen worden ist. Burka-Verbot? Richtig. In Deutschland, ja. Es ist vorgeschlagen worden von Frau Klöckner. Ja, und ich finde, dass das schleunigst einmal gebracht werden muss. Also du findest das gut und das sollte man durchsetzen? Total abschaffen, ist egal, ne? Bitte? Verbieten. Das sollte man verbieten. Ne? Sollte man verbieten, ja. Warum haben wir überall Videoüberwachung in jedem Geschäft? Die entziehen sich ja dem Ganzen, ne? Mhm. Oder habe ich da Unrecht? Ich habe den letzten Satz ehrlich gesagt nicht verstanden. Wir haben Videoüberwachung überall und dann? Was hast du dann gesagt? Dann wären ja die ganzen Videoüberwachungen, was wir da haben auf den Banken, in Geschäften, alles umsonst, ne? Ja, also ja. Ich bin da auch für. Gar keine Frage. Allerdings finde ich, das ist so eine Scheindiskussion, weil wir haben vielleicht in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht 100 oder 200 Burka-Trägerinnen, wenn überhaupt. Wo ich wohne, da haben wir schon alleine 7. Das gibt's ja gar nicht. Das ist, darf ich fragen, wo du wohnst, in welcher Stadt? In In Neuss? In Neuss. Düsseldorf. Also hier bei uns um die Ecke gleich. Ja, ah, ja. Ja, ja. Ja, also ich finde das völlig in Ordnung. Das ist eine, also mehr kann man eine Frau nicht diskriminieren, als sie in eine Burka zu zwängen. Das ist richtig. Und so ein Frauenbild möchte ich nicht als auch eine Möglichkeit, wie man Frauen behandeln kann, in der Öffentlichkeit möchte ich auch nicht sehen. Bin ich ganz bei deiner, auf deiner Seite. Ja, das freut mich. Und warum muss ich Religion nach außen hin so bekannt geben, ne? Ja. Ich meine, die Franzosen machen es vor, die Franzosen haben es strikt verboten. Ja. Warum? Aber die Franzosen, habe ich heute gesehen, die sind wirklich hart drauf. Die haben in einem, ich glaube in irgendeinem Parlamentsgebäude, in irgendeinem in Bezirksparlament, auch verboten, dass da eine Weihnachtskrippe steht. Ach so. Weil, ja, finde ich sehr gut, die Franzosen sagen klare Trennung von Kirche und Staat. Religiöse Symbole, was auch von wem auch immer, haben in der Öffentlichkeit und in öffentlichen Institutionen nichts zu suchen. Ja, finde ich gut, könnten die Deutschen sich vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ich bin zum Beispiel ein total ungläubiger Mensch. Ein Ungläubiger, Total. Denn für mich gibt es keine Religion. Mhm. Weil ich stehe auf den Standpunkt, wenn es auf der Welt keine Religionen geben würde, hätten wir keine Kriege. Sagen wir so, wir hätten weniger Kriege im Laufe der Geschichte gehabt, aber Kriege hätten wir mit Sicherheit auch. Ja. Aber viel weniger, ne? Weil es geht ja immer um die Religionen, ne? Ja. Der Moslem bekämpft den Katholiken und der Jude, das ist ja ein Wahnsinn, ne? Ich möchte nochmal auf die Burka zurückkommen. Du sagst, da wo du wohnst, gibt es einige. Wenn dir so eine Frau... Wir gehen mal davon aus, dass eine Frau drunter ist, das weiß man ja eben auch nicht genau. Das ist ja das, ja. Wenn dir so ein Wesen begegnet, wie findest du das? Ich sag meistens, ich bin heute wieder Karneval. Mhm. Weil sie verkleidet sind. Ne? Also, ich verarsche es die Leute, ich mag's nicht. Ich würde auch, glaube ich, erschrocken sein, wenn ich plötzlich irgendwie im Aufzug stünde und der Kim so eine komplett schwarz verschallerte Gestalt. Wie du sagst, du weißt ja nicht, steckt ein Mann dahinter oder eine Frau, ne? Ja. Okay, aber wie gesagt, es ist ein marginales Problem. Es gibt nur wirklich sehr, sehr, sehr, sehr wenige Frauen in Deutschland, die in dieser Weise sich anziehen müssen. Insofern muss man das auch, glaube ich, nicht zu seinem großen Problem machen und dass das gleich politisch gelöst werden muss. Aber trotzdem gehört das verboten. Wir müssen uns auch fügen. Also müssen sie da ein bisschen fügen bei uns. Gut. Ist ein klarer Standpunkt. Ich danke dir. Otto? Ja, ich danke dir. Alles Gute. Ich weiß, dass du mich so gut verstanden hast. Ich habe dich gut verstanden, absolut, ja. Alles gut. Okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Ciao. Tschüss. Ich sehe dich jeden Abend, gell? Das freut mich sehr. Tschüss. Okay. Ciao. Alles Gute. So, der Otto aus Österreich, aber wohnhaft in Neuss. Und Neuss liegt in der Nähe von Düsseldorf. So, wir kommen zu unserem Thema, das Thema morgen. Da sind wir so ein bisschen schon bei der Thematik, die wir gerade angesprochen haben. Morgen heißt nämlich unser Thema, mein Glaube ist mir heilig. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die tiefgläubig sind und bei denen der Glaube an erster Stelle in ihrem Leben steht. Also gerne mit Leuten aus den großen Religionen, Christen, Moslems, Juden, Buddhisten, vielleicht auch mit Hinduisten, wenn sich jemand meldet, fände ich auch sehr interessant. Leute, die vielleicht von anderen als Fanatiker bezeichnet würden, aber ihr selbst sagt, nein, der Glaube ist für mich das Allerwichtigste und nicht der Staat oder irgendwelche Gesetze oder irgendwelche bürgerlichen Normen, sondern der Glaube. Der Glaube ist für mich wichtig. Ich will zum Beispiel kein Sex vor der Ehe, weil mein Glaube mir das verbietet. Ich bin gegen Schwule, weil mein Glaube mir das verbietet. Und so weiter. Gerne auch mit Leuten, die aus einer ganz anderen Glaubensrichtung kommen. Vielleicht eine eigene Form des Glaubens haben, eine esoterische Form des Glaubens haben. Auf jeden Fall nicht eine gängige und die nicht verwandt ist mit den großen Religion und ich möchte gerne mit Atheisten reden, die auch sagen, mein Nichtglaube ist mir heilig. Also morgen geht's rund um das Thema Glauben und ihr könnt euch gerne anmelden unter der Mailadresse domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Sendung beginnt wie immer um 1, aber ab 0 Uhr könnt ihr kostenfrei anrufen. Mein Glaube ist mir heilig. Thema morgen. So, Pedro 56, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie gesagt, du hast meinen Namen schon erwähnt. Ich bin Pedro. Ja. Und ich bin seit Mitte der 70er Jahre, so seit 1975, also etwas über 40 Jahre drogenabhängig. Ja? Was nimmst du denn für Drogen? Ja, also man kann halt den größten Teil meines Drogenlebens kann man als polytoxikomanisch einschätzen. Also so ziemlich alles, was ich kriegen konnte. Also auch die ganz harten Sachen? Ja, mit den harten Sachen, bei denen mit denen kann ich jetzt nur noch überleben. So, also ich habe früher alles eingepfiffen, mein Körper hat das auch noch angenommen. Ich wundere mich, Pedro, dass du überhaupt nur lebst. Ja, das wurde mir auch schon mit 25 prognostiziert, dass ich keine 30 werde. Ich mal jetzt fortsetzen, ich bin jetzt 55, knapp 56. Was hat man dir prognostiziert mit 25? Dass ich keine 30 werde und dann und so weiter, mit 35, mit 45, ja, und ich lebe immer noch. Rund um mich rum sterben meine Freunde. Bist du krank? Bist du krank? Ich habe Hepatitis C. Mhm. Aber, schlimme Erkrankung? Aber meine Virenlast ist so gering, dass sie kaum noch nachweisbar ist. Mhm. Welche Drogen nimmst du denn heute noch? Ja, im Moment bin ich nur auf Morphin, also entweder Heroin oder Substitute, die also nur aus Morphinen bestehen. Also diese gängigen Sachen wie Methadon oder Polamidon und diese ganzen Programme. Ich habe es alles durchprobiert. Mhm. Woher bekommst du diese Sachen? Durch meine langfristige Connection, möchte ich jetzt mal sagen, ist es nicht so schwer, da ranzukommen. Also ich brauche... Ich wohne im Ruhrgebiet, wenn ich aus meiner Haustür rausgehe, da brauche ich keine 10 Minuten, dann habe ich halt, oder ich gehe ans Telefon, das ist nicht so das Problem. Okay, verstehe. Wie viel Geld gibst du im Monat dafür aus? Wenn man es hochrechnet, so um die 2.500 bis 3.000 Euro. Woher hast du das Geld? Das ist ja sehr viel Geld. Ja, das ist sehr viel Geld. Ich weiß nicht, ich mache mich auf jeden Fall strafbar, um das Geld zu bekommen, um da mal so auszudrücken. Du machst dich strafbar, um das Geld zu bekommen. Jetzt komm, Hose ganz runter. Was machst du? Ja, ich verkaufe das so, dass ich eben meinen eigenen Konsum finanzieren kann. Also du arbeitest als Drogendealer im Klartext, um deine eigenen Drogen zu finanzieren. Ja. Das ist, so kann man das sagen. Ja. Bist du schon mal in all den vielen, vielen Jahren erwischt worden? Ja, ich bin 32 Mal vorbestraft. Ne? 32 Mal vorgestraft? Ja, mein gesamtes Leben lang nicht ganz ein Jahr im Gefängnis gesessen. Und das immer nur in Untersuchungshaft und auf den Verhandlungen bin ich dann immer freigekommen. Ne? Mhm. Aufgrund eben auch verminderter Schuldfähigkeit und etc., wenn man eben auf den Zug ist und so. Mhm. Ja, bekommst du sonst irgendwie noch Zuwendungen vom Staat? Ich bekomme eine Erwerbsminderungsrente. Mhm. Ich möchte deinen Redefluss jetzt nicht unterbrechen, Domian, aber eigentlich wollte ich thematisieren. Der Fluss ist gar nicht so viel. Wie das mit unseren Drogengesetzen hier in Deutschland ist. Dass ein Mensch wie ich nicht mehr davon wegkommt. Das ist ja wohl völlig klar. Das haben ja auch schon Richter gesagt. Bei mir wurden auch schon Verfahren eingestellt, weil Richter klug genug waren, mich nicht aus meinem sozialen Umfeld raus. Ich habe eine Wohnung und mich da nicht rauszureißen und dann ein halbes Jahr irgendwo auch blöd in irgendeinen Knast zu stecken und dann alles wieder von Neuem anfangen. Und was ist denn deine Vorstellung und deine Forderung? Meine Forderung ist die, dass es so wie in einigen anderen Ländern, auch in einem europäischen Land, nämlich in Portugal, so geht, dass man mit der Droge, von der man abhängig ist, auch substituiert wird. Und dadurch gehen erstmal die... Substituiert werden heißt, dass du diese Droge bekommst, dass sie zugänglich ist für dich. Dass die Droge zugänglich ist für mich und nur für mich. Mhm. Und dass auch der Besitz derselben eben... was Eigenkonsum betrifft, nicht verboten ist. Ja? Mhm. Das heißt also, ich treibe mich ab und zu mal in Südeuropa rum, weil ich da familiär noch ein bisschen verwurzelt bin. Und da ist es so, wenn man da von der Polizei erwischt wird mit einer moderaten Menge, möchte ich mal sagen, die vielleicht für 5-6 Tage reicht für den Abhängigen. Dann bekommt man so eine Art Mängelkarte, muss sich in einem Zentrum des Jahrhunderts, das ist so ein Gesundheitszentrum, melden. Da wird man registriert und dann kann man sich in der Apotheke, je nachdem, wie man das handhabt, wenn man jetzt spritzt, dann muss man in ein unter Aufsicht eines Krankenpflegers das machen. Und wenn man das raucht, da gibt es spezielle Zigaretten, die kriegt man dann auch mit. Und du hast ja gerade, ich muss jetzt deinen Redefluss ein bisschen unterbrechen, sonst kommen wir gar nicht so ins Gespräch. Ja. Du hast gerade das so weggewischt mit dem Methadon. Das ist ja nun schon ein gutes Entgegenkommen unseres Staates. Wieso funktioniert das mit dem Methadon nicht? Es ist ein Entgegenkommen des Staates. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die das machen, weil wenn die Leute Methadon macht die Menschen krank. Ich war einige Jahre im Methadon-Programm. Das, was du machst, macht die Menschen auch nicht gerade gesund. Nee, aber es ist so, dass die auch in der Vergangenheit und auch jetzt sehr viele Ärzte, auch Morphinisten, sehr lange leben, während diese Methadon-Patienten, und ich kenne sie, weiß Gott, und um mich rum sind sehr, sehr viele gestorben. Und zwar deshalb, weil das sich im Knochenmark festsetzt, weil man dick davon wird. Okay, aber stattdessen willst du Heroin haben, und Heroin ist nun auch gerade keine lebensfördernde Substanz. Nee, das nicht, aber eine würdevolle, eine Substanz, die einem das Leben würdevoll führen lässt. Weil, Apropos würdevolles Leben, wenn du jetzt du bist 56 Jahre alt, ja, und blickst auf dein Leben zurück und sagst, ich habe seit 1975 ungefähr, wie du es gerade gesagt hast, bin ich voll auf Drogen. Wie siehst du und bewertest du dein Leben? Es ist so, dass da sehr, sehr viele negative Punkte waren, aber ich habe auch Sachen erlebt, die sehr schön waren. Es ist halt ein Leben, das sich andere Leute nicht vorstellen können, ne? Und ich habe sehr, sehr krasse Sachen erlebt. Mittlerweile möchte ich sagen, ich bin ein alter Mann. Ich brauche noch meine tägliche Dosis. Ich bin in der Lage, mir die zu beschaffen. Wenn du heute noch mal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Wenn ich neu anfangen könnte, ich würde also keine harten Drogen mehr nehmen. Da würde ich auf jeden Fall von abraten. Ich finde das auch nicht richtig, in 18 oder in 20-Jährigen jetzt Morphine zu verabreichen oder so. Aber die irrige Meinung, dass Methadon, das war ja mal angelegt, die Leute langsam herabzusetzen, dass die dann irgendwann wieder ins Arbeitsleben zurückgelangen. Mhm. Meine Kollegen, die ich so habe, die sind alle auch zwischen 55 und 65, die sind seit 20 Jahren im Methadon-Programm, da hat sich überhaupt nichts geändert. Die werden mal hoch, die werden mal runter dosiert. Ich merke schon, dass du kein Befürworter oder Freund des Methadons bist. Nochmal eine Frage zu deinem Leben. Hattest du mal eine längere Beziehung oder hast du gar Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Du hast zwei Kinder? Die studieren beide. Ich war lange auch mit der Frau meiner Kinder verheiratet. Ich habe auch ein eigenes Haus in Südeuropa, wo meine Kinder auch die ersten Schuljahre verbracht haben. Ich habe eine lange Zeit ein eigenes Geschäft gehabt und habe mir somit auch durch legale Arbeit, ich habe lange mit Pflanzen gehandelt, also mit Zimmerpflanzen gehandelt, habe da ganz gut verdient und konnte mir da auch was aufbauen. Und dadurch, dass ich da eben finanziell einigermaßen gut situiert war, war ich auch in der Lage, mir meine Mindestdosis am Tag auch verschaffen. Verstehe. Was sagen deine Kinder, die erwachsen sind, die studieren, was sagen die zu deinem Leben, das du jetzt führst? Also ich habe das natürlich langsam angehen lassen bei denen. Ich habe es leicht dosiert. Natürlich sind beide auf dem Gymnasium gegangen, da wird man auch irgendwann mal mit Kiffen konfrontiert und so. Und die wissen jetzt Bescheid, was mit dir los ist. Die wissen absolut Bescheid. Was sagen die dazu? Die sagen, das ist eine Krankheit. Das möchte ich auch mal ganz klar machen. Ich habe heute ungefähr 2 Gramm Morphine verschiedener Art zu mir genommen. Ich bin weder betrunken noch angetörnt, noch könnte ich jetzt würde ich jetzt torkelnd über die Straße laufen. Es ist nur dazu da, um den Status quo zu erhalten. Ich verstehe. Wissen deine Kinder, dass du auf illegale Art dich und deine Drogensucht jetzt finanzierst? Ja, das ist immer nur eine kurzfristige Sache. Dann fällt mir meistens wieder was anderes ein. Das wissen meine Kinder aber. Wie soll es jetzt weitergehen, Pedro? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich wollte eigentlich mit dem Anruf nicht in erster Linie meine Schwierigkeiten in den Vordergrund stellen, sondern ganz klipp und klar sagen, dass die staatlichen Modelle, die hier zur Drogensubstitution angeboten werden, dass sie alle durchweg Mist sind. Und da kann ich alle meine Bekannten, die in meinem Alter sind und auch gleiche Biografien haben. Ja, und vor allen Dingen bei Leuten jetzt in deinem Fall, die so lange schon so schwer drogenabhängig sind, greifen die Maßnahmen deiner Auffassung nicht. Na, und ja, es ist so. So ist das. Und dann gibt es mittlerweile auch einige Pilotprojekte schon seit vielen, vielen Jahren, zum Beispiel in Köln, zum Beispiel in Essen, wo auch die Originaldrogen an die Leute verteilt werden, auch unter Aufsicht von Krankenpflegern dann und so. Und das ist, die Leute führen ein weitaus würdevolleres Leben als dieses Methadon. Okay. Also ich kann nur sagen, aus medizinischer Sicht ist Methadon. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Das haben wir verstanden mit dem Methadon. Pedro, ich danke dir, dass du uns diese Sichtweise mal erzählt hast. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Drogenabhängigen, der so extrem lange drogenabhängig war und wie du es bist und der uns diese Sichtweise mal näher gebracht hat. Das ist sicher ein Diskussionsthema, das du hier angebracht hast, und du wolltest das ja auch einfach mal so in die Öffentlichkeit bringen. Das ist hiermit geschehen, und deshalb danke ich dir sehr herzlich. Ich biete dir aber auf jeden Fall auch nochmal ein Gespräch jetzt mit meiner Psychologin an. Kann ich gerne annehmen, werde ich auch machen. Gut. Vielen Dank. Du möchtest wahrscheinlich noch ein paar andere Leute sprechen haben. Genau. Aber deshalb bitte, ja, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Okay? Ja, alles klar. Tschüss. Ciao. Der Pedro. 1.42 Uhr. Hier ist Lisa. Lisa ist 36. Guten Morgen, Lisa. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Lisa. Um was geht's bei dir? Ich führe seit 20 Jahren eine Affäre mit einem 27 Jahre älteren Mann. Seit 20 Jahren? Ja. Da warst du 16. Richtig. Richtig. Da war der 16, wir rechnen mal hoch, und da war er wie alt? 44 Jahre. Wie hat der dich und wo hat der dich damals kennengelernt? Und zwar muss ich dabei sagen, also meine Eltern waren sehr streng damals. Ich durfte erst spät abends rausgehen, also dass ich weggehen durfte. Und da ich auf der ersten Party, er war Musiker bei einer Band, ich komme auf dieser Party an und habe gedacht, so, der ist es, der oder keiner. Mhm. Ich wusste es von Anfang an und das hat sich dann relativ schnell alles entwickelt. Ich war ein paar Mal, die haben immer bei uns so in der Gegend gespielt. Mhm. Das war dann am Anfang natürlich heimlich, davon gehe ich aus. Ja, natürlich. Ja. Ist das heute immer noch heimlich? Ja, auch das ist es. Warum? Genau. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, relativ bekannt, dadurch, dass er hier in der Stadt ein bisschen was zu sagen hat. Ja. Du bist seit 20 Jahren quasi seine Geliebte. Richtig. Wie lebt ihr diese Affäre? Also anfangs war es halt immer die Wochenenden, die er noch mit seiner Band unterwegs war. Haben uns hinterher halt immer getroffen. Das ging die ersten Jahre so. Später dann wurde es immer mehr, dass wir uns dann halt auch in der Woche getroffen haben. Mhm. Und wie ich so 25 war, wurde mir klar, irgendwas läuft hier nicht ganz so, weil mir einfach auch bewusst wurde, dass ich Kinder haben möchte. Dann habe ich mich kurzzeitig von ihm getrennt, meinen Ex-Mann kennengelernt, habe dann also auch geheiratet, zwei Kinder bekommen. Nachdem die Kleine so 2 Jahre alt war, habe ich ihn durch Zufall wieder getroffen und die Gefühle waren ja, einfach wieder da und ja, wir hatten dann, ja, unsere Affäre beging dann von 9. Aber diese Affäre, wenn er ein relativ bekannter Mann ist, zumindest bei euch da in der Gegend, kann doch dann immer nur gelebt werden, ja, in deiner Wohnung, in einem Motel oder zumindest immer in abgeschirmten Räumen. Ihr könnt niemals mal essen gehen, mal bummeln gehen. Nein, das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Es ist alle. Wart ihr schon mal zusammen in Urlaub? Nein. Auch nicht. Wer weiß überhaupt von dieser Affäre? Momentan, mein Ex-Mann weiß Bescheid. Ja, ansonsten ist es schon niemand eigentlich. Wie lange, ich habe das gerade ein bisschen unterbrochen, wie lange warst du dann mit deinem Mann zusammen, bis du wieder zu zur Affäre gegangen bist? Da waren wir zusammen, ich muss mich gerade überlegen, 4 Jahre waren wir zusammen. Dann, getrennt haben wir uns offiziell jetzt erst im November, mein Mann und ich. Wir haben da auch nie drüber gesprochen, aber er wusste halt, er hat es gespürt. Da lief also auch schon was mit der Affäre wieder, als du mit deinem Mann noch zusammen warst. Ja. Also der Mann, aber es war nur eine kurze Zeitspanne, wo du wirklich ganz weg warst von der Affäre. Richtig. Und ich konnte ihn einfach nicht vergessen und dann haben wir uns halt durch Zufall getroffen und Hat dich das denn in all den Jahren, ich meine 20 Jahre insgesamt sind ja wirklich sehr, sehr, oder vielleicht 18 jetzt, wenn man die 2 Jahre wegrechnet, oder die paar Jahre wegrechnet, hat dich das denn nie wütend gemacht, dass er sich nicht für dich endgültig entschieden hat, die Affäre? Nein, es macht mich nicht wütend. Es macht mich manchmal sehr traurig. Wir haben es jetzt am Sonntag gesehen und am Montag habe ich ihn schon wieder vermisst. Also das finde ich schon, ist schon sehr schwierig. Das macht mich auch krank. Dein Traum wäre, mit dem zusammen zu leben? Ja, auf jeden Fall. Nach wie vor. Bist du meine große Liebe und Weißt du, wie das klingt? Das klingt nach einer großen Abhängigkeit zu einem Menschen, fast Hörigkeit zu einem Menschen, was du mir beschreibst. Weil eine gesunde Reaktion wäre, dass man sich längst von einer solchen Person entfernt hätte, weil die Person ja dir das nicht schenkt, was du eigentlich haben möchtest, nämlich sein Leben. Ja. Er lebt fröhlich weiter in seiner Familie, in seinen ganzen sozialen Zusammenhängen, holt sich ab und zu die Streicheleinheiten, vielleicht auch das Anhimmeln bei dir oder den Sex bei dir oder weiß ich was alles Schönes und geht dann wieder zurück. Und dann, er fährt mit seiner Frau in Urlaub, er feiert Weihnachten und Silvester wahrscheinlich mit seiner Familie und du sitzt zu Hause da und sehnst dich nach ihm. Das ist doch schrecklich. Es macht mich halt krank. Ich lebe eigentlich nur für die Stunden, die wir... Ja. Das meine ich. Die wir gemeinsam haben. So, und du hast auch noch 2 Kinder. Wie alt sind die? Die Kleine ist 9 und die Große wird jetzt 11. Die kriegen natürlich auch mit, dass die Mama nicht glücklich ist. Ja, richtig. Ja, vor allen Dingen, man sieht es mir halt im Moment auch körperlich sehr an. Das ist, fing damals schon an, dass ich immer, ich habe immer das Gefühl, ich muss gut genug für ihn aussehen und nehme immer weiter ab und, mittlerweile sind es halt nur noch 47 Kilo, die ich wiege und habe immer noch das Gefühl, so, ne, oder Panik, dass ich ihm halt nicht gefallen könnte und artet das da in eine Essstörung aus? Ja, definitiv. Ja. Also eine Bulimie oder in eine Magersucht? Es ist mehr Magersucht. Die meisten Tage versuche ich halt gar nicht zu essen, aber natürlich habe ich die Fressattacken und aber die sind zum Glück sehr selten. Du hast die Fressattacken und dann? Dann breche ich alles aus, nehme 60 Abführtabletten und alles für den, das ist ja unfassbar. Ja, wie lange läuft das jetzt mit der Essstörung schon? Es fing damals an, kurz nachdem ich ihn kennengelernt habe. Ach so, das zieht sich die ganze Zeit auch durch. Genau, es war ein paar Jahre, wo ich ihn halt nicht gesehen habe, war es gut. Hatte ich überhaupt keine Probleme Lisa, damit. Du bist wahnsinnig, was du da machst. Ich weiß, ich komme nicht von ihm weg. Ich liebe diesen Menschen. Nee, komm. Komm mir nicht mit Liebe. Nein, das ist keine Liebe mehr. Das ist eine krankhafte Abhängigkeit. Zur Liebe gehören immer 2 Menschen. Und dieser Mensch schenkt dir nicht die Liebe, die für ein gesundes Liebesverhältnis vonnöten wäre. Du bist in einer gewissen Weise dem egal. Der benutzt dich für den kleinen Spalt in seinem Leben, den er freigeräumt hat für dich. Und ansonsten wenn wir zusammen sind, gibt mir das Gefühl, dass ich das Wichtigste bin. So. Ja, aber Elisa, Mann, du bist 36. Was sagst du mir da gerade? Wenn wir zusammen sind, gibt er mir das Gefühl, dass ich die Wichtigste bin. Na klar, das ist ja das Gift, das ist ja die Droge, die er dir verabreicht. Natürlich bist du in dem Moment die Wichtigste, aber dann bist du aber sofort danach wieder alleine, wenn er weg ist. Und du sitzt zu Hause, grämst dich, kotzt und bist wahrscheinlich in hochschlechter Stimmung. Richtig. So, und du bist 36 Jahre alt und dein Leben verblüht. Und die Jahre, die du jetzt vertust, die kommen nie wieder. Irgendwann bist du eine ältere Frau und denkst, mein Gott, ich habe das ganze Leben für den geopfert. Und der hat mir nichts zurückgegeben, nichts Substanzielles. Nur ein paar schöne Stunden, wo ich die Prinzessin bin. Ja, das ist ja nicht mal so, ich bin nicht hässlich, das weiß ich auch. Und ich lerne auch, wenn ich mal abends weggehe, lerne viele Männer kennen, aber ich glaube, das ist so betoniert bei dir, dass ein anderer Mann, und sei es der tollste Mann, der hat überhaupt keine Chance, an dich ranzukommen. Nein, genau. Ja. Genau. Mein Ex-Mann hat mir das auch gesagt. Er hätte nie eine Chance gehabt. Und das war. Selbst in dieser Zeit, wo du keinen Kontakt mit dem Musiker hattest, lag der immer mit in eurem Ehebett, ne? Ja. Ja. Genau. Ich habe meinen Mann immer damit verglichen. Immer. Mhm. Nachdem das jetzt so 20 Jahre so eingebrannt ist, rate ich dir dringend, dir mit einem Therapeuten zusammen diese Sache anzugehen. Das schaffst du allein nicht mehr. Du musst professionelle Hilfe haben. Du musst eine Psychotherapie, dass du mit einem klugen Therapeuten das zusammen aufbrechen könnt und dass du da rauskommst. Sonst reden wir in 20 Jahren, wenn es uns dann hier noch geben sollte, immer noch mal. Dann bist du 56 und wirst mir Ähnliches erzählen. Ja. Da bahnt sich eine Lebenstragik an bei dir. Ja, es ist einfach ja von meiner Seite halt, ne? Es gibt keinen besseren, keinen tolleren. Ne, der ist ja gar nicht toll. Der ist überhaupt nicht toll. Ja. Wenn der toll wäre, dann wäre er bei dir. Ja. Lisa, ich kann dir nicht mehr sagen. Ich werde dir jetzt auf jeden Fall, ich bitte auf jeden Fall, dass du jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führst. Die soll dich beraten, welche Art der Therapie gut ist für dich. Ja. Nimm das mal an, das kannst du ja für dich dann überlegen, ob du es dann auch realisierst. Ich rate es dir dringend, weil du bist sonst verloren. Ich sag's dir so ganz sonnenklar, so ist es. Ja. Ja? Ja, ja, ist in Ordnung. Liebe Lisa, du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich zurück. Alles klar, danke schön. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Schönen Abend. Danke Tschüss. Dir auch, ciao. So, nochmal ganz kurz zwischendurch der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, mein Glaube ist mir heilig und ich möchte mit Leuten sprechen, die tiefgläubig sind und die alles in ihrem Leben über den Glauben, also ist der Glaube steht über allem im Leben. Das können tiefgläubige Christen sein aus allen möglichen Bereichen, es können Moslems sein, es können Juden sein. Der Glaube ist euer Hauptlebensinhalt. Und ich möchte gerne morgen auch reden mit Leuten, die davon überhaupt gar nichts halten und die sagen, mein Nichtglaube ist mir heilig. Hier ist Viktor und Viktor ist 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Freut mich, mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank, Viktor. Freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, also ich habe permanent rote Wangen und dazu kommen krasse Flushs. Also das fühlt sich an, als wenn das ganze Blut quasi in die Wangen steigt und ich komme einfach nicht weiter. Also ich renne von Arzt zu Arzt und... Ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt gar gedacht, du würdest dich aufregen über irgendein Thema und jetzt deshalb rote... Ach, du hast also als Krankheitsbild hast du immer rote Wangen. Genau. Knallrote Wangen. Es ist permanent, aber knallrot, also richtig knallrot werden die, wenn ich halt so einen Flush bekomme, ne? Und dieser Flush, der taucht meistens Nachmittag hin auf und... Zum Nachmittag? Ja, eher nachmittags. Also morgens kann es auch sein. Also ich habe permanent rote Wangen, aber meistens zum Nachmittag oder zum Abend hin werden sie komplett rot. So, ne? Dass halt irgendwie alles Blut in die Wangen schießt. Sind ja nur die Bäckchen rot oder auch die Stirn oder Hals? Nee, das beschränkt sich eigentlich auch auf die Wangen. Wie lange hast du das schon? Ich glaube, das hat so mit der Pubertät angefangen. Und ja, ich komme halt einfach nicht weiter. Und rundrum so internistisch untersucht worden alles? Ja klar, also ich war bei verschiedenen Ärzten. Ich war auch in der Uniklinik, also in der Hautklinik in Düsseldorf. Mhm. Und ja, war da auch eine ganze Woche und wurde da so rumgereicht zur Allergologie und ja, auf den verschiedenen Stationen. Aber so richtig konnte man mir nicht helfen, außer dass ich histaminarm essen soll und Antihistaminika nehmen. Und wie ist man histaminarm? Also Histamin ist in, ich glaube, fast allen Lebensmitteln drin. Das wollte ich nämlich, meine ich nämlich, das ist wahrscheinlich hochkompliziert. Denn ja, genau. Also es muss am besten alles komplett frisch sein. Und alles, was so ein bisschen älter ist, gereifter Käse, Salami vor allen Dingen und Tomatenmark, das sind so richtige Histaminbomben. Mhm. Aber im Grunde genommen kann man dem nicht so wirklich auf den Weg gehen. Und da muss ja auch wirklich ein Fehler im Körper sein, ja, dass man die Nahrung nicht so wirklich verwenden kann. Aber merkst du denn, ich meine, das ist ja auch relativ modern, sich auf solche Sachen zu stürzen, obwohl die manchmal gar nicht so nachgewiesen sind. Merkst du denn, wenn du zum Beispiel jetzt mal eine dicke Stulle mit Salami isst, dass es dann noch schlimmer wird? Ja, also ich habe ja das Gefühl, dass es sich über den Tag so anstaut, ne, und sich dann quasi so entlädt. Das ist, aber wenn das du Histamin, wenn du histaminarm isst, hast du das ja nach wie vor, so habe ich es verstanden. Es ist dann, nach wie vor habe ich permanent rote Wangen, aber es ist dann ein bisschen besser, ne? Mhm. Aber es kommt ja auch noch dazu, dass diese ganzen Außenfaktoren, also zum Beispiel Stress, wenn ich jetzt ja in irgendeine peinliche Situation gerate, muss gar nicht groß peinlich sein, dann kann es auch so einen kleinen Blush geben, ne? Ja. Das muss nicht unbedingt dann so ausatmen, dass das über bis zu einer Stunde oder so anhält. Ja. Und auch hast du das auch, wenn du ganz entspannt morgens nach gutem, gesunden Schlaf aufwachst? Ja, aber eher selten, ne? Wie gesagt, eher zum Nachmittag hin. Aber auch so Hitze, wenn ich in einen warmen Raum komme, dann schießt auch direkt das ganze Blut in die Wangen oder in der Kälte. Jetzt draußen im Winter, wenn der Wind quasi so ins Gesicht schießt, dann ist das nicht so eine krasse Hitze, aber es ist auch sehr entzündet, ne? Ich hatte vorhin so verstanden, dass diese Flashes nachmittags kommen und das ist permanent eigentlich rot ist und bei den Flashes dann noch stärker wird. Ja. Ja. Ja, natürlich. Mhm. Also da sehe ich, also das ist unglaublich. Ich gucke mich nicht gerne im Spiegel an, ne? Wie reagiert denn so die Umwelt, Außenwelt auf dich? Ja, also ich versuche das ja auch so ein bisschen zu vertuschen. Also es gibt so grüne Cremes, die man sich dann auftragen kann. Grüne? Ja, grün ist quasi die Komplementärfarbe zu rot. Ach so, ja, ja, ja. Und das mildert das Ganze ein bisschen ab. Ja. Da rein mische ich mir noch Nasenspray. Weil Nasenspray sorgt dafür, dass sich die feinsten Äderchen zusammenziehen. Mhm. Und das sorgt dann so quasi für 8 Stunden für eine Milderung, ne, mit der grünen Creme. Aber es gibt ja sicher so im privaten Kreis schon Menschen, die das gesehen haben. Was sagen die? Ja, also ich treffe da nicht auf viel Verständnis oder es ist schwierig, weil für Irritation. Die anderen haben das nicht und können das einfach nicht nachvollziehen, ne? Und also ich halte mal fest, alles Somatische oder sehr viel Somatisches ist abgeklärt. Du warst in der Hautklinik, Uniklinik, innere Erkrankungen sind auch durchgeführt. Ja genau, das ist weitestgehend ausgeschlossen. Und mich würde das wahnsinnig interessieren, ob vielleicht andere Zuschauer oder Zuhörer das auch irgendwie kennen, ob sie eine Lösung gefunden haben. Oder ja, würde mich auch interessieren, denn wir können dir natürlich da keine Hilfe anbieten, aber das Publikum kann dir Hilfe anbieten. Also wer in irgendeiner Weise ähnlich betroffen ist oder war, wie Viktor das ist, bitte mailt uns domian@wdr.de. Viktor, das reichen wir natürlich sofort an dich weiter, was da vom Publikum kommt. Ja, das wäre super nett. Warst du auch schon mal in einer psychosomatischen Klinik? Ja, das kommt auch, also nicht wirklich, aber das kommt auch dazu, dass ich so eine chronische Nervosität habe. Mhm. Vielleicht muss die Seele auch noch genauer untersucht werden. Vielleicht gibt es da einen ganz klaren Zusammenhang. Können wir jetzt nicht weiter erörtern, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber du hast deinen Fall geschildert, klar geschildert. Das Publikum hat es verstanden. Und wenn jemand was weiß, ich bin sicher, die Leute werden uns mailen. Okay? Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne, Viktor. Alles Gute. Wir drücken die Daumen. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Und morgen heißt unser Thema Mein Glaube ist mir heilig. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die tiefgläubig sind, bei denen der Glaube an erster Stelle, an allererster Stelle im Leben steht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, ihr könnt mailen. Und um 1 beginnt die Sendung. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.